Herzlich willkommen zu einem neuen Torfer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Wonder Woman. The Torfer-Offer. Ja, Wonder Woman ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Die letzten Wochen läuft eine sehr aktive Werbekampagne in den USA für diesen Film, denn er läuft auch in den USA bereits seit einer oder ich glaube auch schon 2 Wochen. Also anders als bei den Marvel-Comic-Verfilmungen hat man es hier nicht so gemacht, dass der sogar für den europäischen Raum früher rausgekommen ist oder auch nur gleichzeitig, was eigentlich dann schon eine normale Sache mittlerweile ist, sondern mit ein bisschen Verspätung. Wonder Woman geht natürlich um ja, die Superheldin überhaupt im Grunde. Also es ist somit die bekannteste weibliche Superheldenfigur in der Comicwelt. Und ja, eben Wonder Woman ist eine, also wird im Film auch nicht so genannt eigentlich, sondern ist Diana heißt die Figur. Diana Prince wird sie dann auch genannt im Film. Und ja, sie ist eine Frau von einer ja, aus einer ganz eigenen Kultur, die den Menschen verborgen bleibt. Und ja, dort leben auch nur Frauen. Und so wie es ihr auch erzählt wird im Film, hat sie auch keinen Vater, sondern sie wurde aus Lehm geschaffen, geformt von ihrer Mutter. Und ihr wurde Leben eingehaucht. Und ja, eben ist eine Kultur, die sich sehr raushält aus dem realen Leben. Die Kultur, aus der sie stammt, das sind die Amazonen. Und die Amazonen wurden von den Göttern geschaffen, um ja zwischen Mensch und Gott zu vermitteln, um sich darum zu kümmern, dass wenn schlechter Einfluss auf die Menschen durch die Götter herrscht, dass sie sich dann ja dort einklinken und da etwas unternehmen. Das erscheint einem zum Beginn des Films aber allerdings nicht so. Der Film beginnt eigentlich mit einer Rahmenhandlung außenrum. Und zwar sehen wir die Hauptfigur, also Diana, gespielt von Gal Gadot. Ja, den Namen spricht man tatsächlich scheinbar so aus, auch wenn es total falsch klingt. Aber die Schauspielerin ist Israelin und deswegen sagt man scheinbar Gadot und nicht irgendwie Gadot oder irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls sehen wir sie in der ja, heutigen Zeit, also spielt in unserer Gegenwart zu Beginn. Und das ist so die Verbindung, die man auch zu diesem ganzen DC Extended Universe, wie sie es nennen, schlägt. Also die Brücke, die man dazu schlägt, dass es eben im selben Universum letzten Endes wie Batman spielen wird und Superman etc. pp. Und dann erfahren wir eigentlich die Story dieses Films durch einen Rückblick. Direkt in den ersten 2 Minuten ist das, also das ist kein Spoiler oder so. Und dann erzählt sie uns aber eben selbst ihre komplette Geschichte, also ihre Kindheit. Also dieser Film ist auf jeden Fall eine Origin-Story. Wir erfahren, wie sie zu Wonder Woman wird, warum, was sind die Beweggründe, wo kommt sie her, etc. Und ja, also wir sehen sie auch als Kind kurz zu Beginn, wie sie da so drauf ist und wie sie groß wird, eben wie ihre Mutter drauf ist. Zweite Person, die für sie sehr wichtig ist in ihrem Leben als Kind, ist ihre Tante, also die Schwester der Mutter. Und diese beiden Frauen prägen sie sehr, auf sehr unterschiedliche Art und Weise aber. Und ja, letztlich bleiben diese Amazonen eigentlich unter sich. Man versteht nicht so ganz, inwiefern die eigentlich sich in das Weltgeschehen einklinken, weil es wirkt eher so, als wenn sie sehr zurückgezogen leben würden. Sind auch durch ja irgendeine Art von magischen Banner geschützt von der Außenwelt. Also die Leute wissen auch nicht von ihnen. Und letztlich, durch einen Zufall, durch einen Unfall, strandet ein Pilot aus dem Ersten Weltkrieg. Er stürzt mit seiner Maschine ab in der Nähe der Insel, auf denen die Amazonen leben. Und genau, das ist Chris Pine und das ist dann so ihr Draht zur Außenwelt. Er ist ja Spion im Ersten Weltkrieg gegen die Deutschen und versucht zu verhindern, dass die ein Gift entwickeln, das viele Menschen das Leben kosten soll. Und ja, sie begibt sich dann letztlich mit ihm auf die Reise und darum geht der Film dann eigentlich. Das, was ich jetzt so erzählt habe, ist so die erste halbe Stunde circa des Films. Aber wie gesagt, das ist kein großer Spoiler eigentlich, denn es ist ganz von Anfang an ganz klar, dass dieser Film natürlich nicht auf dieser Insel spielen wird oder so, sondern es wird uns ganz klar gemacht, dass Diana auch in die Außenwelt will. Und ja, das letzten Endes auch tut. So viel zur Geschichte eigentlich. Also mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen, damit man den Film auch relativ offen sieht. Was ich zu mir und meinen Erwartungen noch sagen könnte vorher, ist, dass ich an Wonder Woman eigentlich erstmal gar keine Erwartungen hatte. Und das liegt nicht daran, dass ich Wonder Woman als Figur nicht interessant finde oder mir denke, ach, ich will hier keinen Film mit einem weiblichen Superhelden sehen, mitnichten. Also ich finde es auch sehr gut, dass man das jetzt letzten Endes gemacht hat. Aber das Problem ist mit den DC-Filmen an sich und mit diesem Extended Universe, muss man sagen. Also nicht DC an sich. Also meine Lieblings-Superheldenfigur ist Batman, soweit man das als Superheld bezeichnen kann. Also daran liegt es überhaupt nicht. Ich finde, dass die interessanteren Charaktere haben im Vergleich zu Marvel. Das habe ich auch schon ein paar Mal betont. Problem ist einfach nur, dass die seit sie angefangen haben, da ein cineastisches Universum mit zu begründen, sie spielen halt einfach nur eine Aufholjagd mit Marvel und versuchen möglichst schnell auf diesen Stand zu kommen, für den sich die anderen ja mittlerweile fast 10 Jahre Zeit genommen haben. Und das ist halt einfach irgendwo Schwachsinn, wenn man das versucht. Und deswegen war ich eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ich gucke keinen DC-Film mehr an. Also ich bin eigentlich durch mit diesem Versuch, den sie da starten, ein Universum daraus zu bauen. Denn ich mochte Man of Steel nicht, ich mochte Batman vs. Superman nicht und ich mochte Suicide Squad nicht besonders. Also wenn ein Universum aus 3 Filmen besteht bisher und alle 3 nicht gut waren, dann finde ich, habe ich auch eigentlich mir genug eine Meinung gebildet und kann fairerweise sagen, dass ich eigentlich damit durch bin. Und ich bin ganz ehrlich gesagt in Wonder Woman nur gegangen, weil die Kritiken sich tatsächlich sehr, sehr positiv dazu geäußert haben, fast überschlagen zum Teil. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt die eine Ausnahme sein soll scheinbar, dann sollte ich dem zumindest noch eine Chance geben. Sonst hat man natürlich immer das blöde Argument, das man sich dann immer anhören darf. Naja, aber du hast ja Wonder Woman nicht geguckt und da wurde es ja dann gut. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gucke mir den jetzt an. Ist für mich persönlich aber jetzt keine Garantie oder kein Grund, dass ich auch automatisch am Ende des Jahres in Justice League gehe. Also das ist für mich komplett etwas, was wieder in der Schwebe ist, denn das sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Aber gut, so viel dazu auch, warum oder warum ich auch vielleicht nicht in diesen Film gegangen wäre. Letzten Endes habe ich es aber dann getan. Und ja, was kann man da schon mal so ein bisschen zusammenfassend sagen? Der Film ist nicht schlecht. Also es ist definitiv der beste in diesem Universum, was sie da momentan aufbauen. Mit Abstand kann man wirklich meiner Meinung nach so sagen. Also die anderen Filme waren so sehr damit beschäftigt, das alles zu verbinden. Und die ganze Zeit muss es Querverweise geben und alles muss miteinander zusammenhängen. Oder im Fall wie auf Man of Steel, der noch relativ eigenständig war, war das aber eben einfach an sich, finde ich, ein struktureller Blödsinn, der da ablief. Also weder hat man mir die Figuren interessant gemacht, noch hat man versucht, die Figuren in der Art und Weise darzustellen, wie man sie auch kennt. Also Man of Steel war einfach nicht das, was für mich Superman hätte sein müssen, als Figur für sich genommen. Und dementsprechend mochte ich den deswegen nicht. Alle anderen haben dann einfach so sehr gesagt, wir connecten hier alles, wir machen hier alles zusammen. Hey, ihr müsst den Film gucken, ihr müsst den Film gucken. Und guck mal, wie viele coole Figuren wir haben. Wir packen sie alle mal 3 Sekunden rein. Oder hier mal ein Easter Egg und da mal ein Easter Egg. Und das wirkte alles so aufgesetzt und so erzwungen, dass am Schluss kein einzelner für sich stehender Film mehr da war. Und das ist der erste große Pluspunkt, den ich Wonder Woman zuschreiben muss. Dieser Film steht für sich. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich das sage, gerade bei diesen Comicbuchverfilmungen an sich. Da ist Marvel genauso schuldig, dass man so sehr darauf bedacht ist, alles miteinander zu verbinden. Und am Schluss kein Film mehr einzeln für sich steht. Und das ist halt schon mir immer noch sehr wichtig, gerade wenn man eben dann Filme hat, wo nicht jeder ein Knaller ist oder man sich auch nicht für jeden interessiert. Wäre es halt wichtig, dass die alle für sich noch funktionieren, damit ich in ein paar Jahren immer noch mir eben zum Beispiel jetzt Wonder Woman alleine angucken kann und muss nicht mich daran erinnern, ach, warte mal, wo spielt das in der Timeline von diesem Universum und wer ist denn da eigentlich momentan relevant und ach ja, stimmt, das, was da jetzt passiert, das wurde mir im letzten Film erklärt. Das ist halt einfach irgendwie ein bisschen Blödsinn. Also das kann ich einfach nicht ab, weil dann können sie auch genauso gut sagen, keine Ahnung, dann sollen sie die Filme alle nennen, DC Comics Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, was auch immer, dann ist klar, das ist eine Fortsetzung, ein Punkt. Aber dieses eben Pseudo auf eigenen Film machen, so sagen, hey, das ist was ganz anderes und das ist dann einfach Schwachsinn, wenn sie dann doch das total voneinander abhängig machen und das dann noch nicht mal unbedingt gut. Das ist halt auch immer so ein Problem. Und Wonder Woman kriegt das hin. Ich kann es gar nicht fassen. Also, dieser Film spielt eben in der Vergangenheit. Er erzählt den Ursprung von der Figur Diana Prince, also von Wonder Woman. Und das bedeutet, dass das Ganze im Ersten Weltkrieg spielt. Und natürlich fällt einem sofort die Parallele auf zu Captain America, das ja im Zweiten Weltkrieg das Ganze spielt, die Ursprungsgeschichte. Und man könnte sich sofort denken: oh, kriegen sie das dann hin, sich davon auch ordentlich abzusondern? Denn auch der Ursprung der Figur ist ein bisschen ähnlich, denn in beiden Fällen geht es irgendwie um Figuren, die aus einer anderen Zeit kommen, eben der eine aus dem Zweiten Weltkrieg und sie letzten Endes kommt aus einer ganz anderen, ja, wie soll man sagen, Gesellschaft, die fern der allgemeinen Welt stattfindet. Und deswegen haben beide Figuren, Steve Rogers und Diana Prince, so ein bisschen diesen Kern in sich, dieses, ah, ich habe ja gar keine Ahnung, was ich hier alles vor mir sehe. Also alles ist ganz neu für mich, alles ist ganz überraschend und interessant. Also fast schon dieses Kindliche, was die Neugier angeht und auch die Leichtgläubigkeit. Und das ist auf jeden Fall der zweite große Pluspunkt. Man hat hier wirklich einen Glücksgriff mit der Besetzung gemacht. War ja eigentlich schon Zack Snyder in Batman vs. Superman, da kommt sie ja schon vor, die Wonder Woman. Und das kann man ihm jetzt auch mal zugutehalten. Ich bin in den letzten Jahren leider nicht sehr überzeugt von seinen Leistungen als Regisseur. Und wer auch immer da mit ihm das Casting betrieben hat, weiß ich nicht, wer da letzten Endes das alles entschieden hat. Aber da hat man einen richtigen Glücksgriff mit Gal Gadot gemacht, weil sie ist mir persönlich eben relativ unbekannt. Sie war scheinbar in einem der Fast and the Furious-Filme, die gucke ich nicht. Also war sie für mich tatsächlich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich hatte sie bewusst noch nie vorher gesehen. Und wenn dann irgendwo, war sie vielleicht mal unbewusst in irgendeiner kleinen Szene drin, das weiß ich nicht. Aber eben für mich ist das im Grunde das erste Mal, dass ich mit dieser Schauspielerin konfrontiert bin. Und man hat, das wirkt, kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass man hier eine Schauspielerin gefunden hat, die diesen, ja, diesen Balanceakt auch hinkriegt. Dieses eben, diese Mischung aus, dass diese Figur zum einen, wenn sie dann so in diese Welt des Krieges und so mit Chris Pine kommt, eben diese Naivität auch zu sagen, hey, wir sind doch alle, wir ziehen doch alle hier an einem Strang, wir sind doch alle Menschen in Anführungszeichen und wir wollen doch alle das hier zusammen hinkriegen, wir wollen doch zusammen leben, warum kriegt ihr das denn nicht hin? Auch dieses Unwissen, was damit dann reinspielt. Und dann gleichzeitig aber dieser Mut und diese Bestimmtheit in ihrem Rückgrat, dass sie halt sagt, oh nein, ich stehe da und dafür ein und das sage ich auch ganz offen und da verstecke ich mich jetzt auch nicht vor der Gesellschaft. Also eben, diese Mischung könnte sehr schnell sehr albern wirken oder auch sehr unglaubwürdig. Und man würde schnell denken, ja, irgendwie ja, passt das ja alles nicht so ganz zusammen. Entweder ist es eine schlechte Komödie oder, ja, keine Ahnung, oder man trifft den Ton halt einfach nicht. Und das hat man aber hingekriegt. Also auch, natürlich hängt das auch mit der Regisseurin Patty Jenkins zusammen. Da haben sich einfach zwei gefunden oder scheinbar konnte man hier einfach sehr gut kommunizieren, was man eigentlich für einen Stil erreichen will oder was für einen Stil man finden wollte und was für einen Ton man treffen will. Und das ist auf jeden Fall ein weiterer großer Pluspunkt, dass Gal Gadot wirklich perfekt in diese Rolle letzten Endes passt. Auch wenn sie eben, wie manche kritisiert haben, nicht ganz so muskulös aufgebaut ist, wie es Wonder Woman in den Comics ist. Aber rein, was die Essenz dieser Figur angeht und den eigentlichen Inhalt dieser Figur, trifft sie für mich nämlich auch viel mehr das, was für mich Superman als Figur jetzt mal darstellt, als dramaturgische. Und das ist ja auch was in Man of Steel und in Batman vs. Superman immer wieder angesprochen wurde, dass Superman ein Zeichen von Hoffnung ist und von eben Mut und so. Das hat mich für mich leider nie funktioniert. Für mich ist Superman in dieser Inkarnation, in der er aktuell ist, einfach nur ein depressiver Depp, der eigentlich nicht weiß, was er wirklich vom Leben will. Und das halt dann einfach mal so die ganze Welt spüren lässt. Und das ist halt zutiefst unsympathisch, wie sie die Figur angelegt haben. Und ja, Wonder Woman ist jetzt das, was für mich hätte Superman sein sollen. Und das ist natürlich auch wieder ein Pluspunkt. Also es gibt hier dann im Film so in der Mitte, würde ich sagen, oder vielleicht auch im zweiten Drittel, ich kann es von der Zeit nicht mehr genau einschätzen, aber da gibt es dann wirklich den Höhepunkt dieses Films, eben ist eigentlich nach zwei Dritteln erreicht, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt in dem Fall keine Kritik, sondern es gibt da eine Szene, in der eben, ohne das jetzt groß zu spoilern, Wonder Woman ja dann wirklich voll und ganz in ihrer Rolle aufgeht. Und in dieser Szene, wenn man diese Szene sieht und sich jetzt da Superman vorstellt, würde genauso gut funktionieren, weil das ist genau das, wofür diese Figur stehen sollte. Eben diese Hoffnung und dieses, hey, seid mutig, zeigt Courage und gebt nicht auf. Und eben auch diese Verbindung für die Menschen zu sein. Also all diese kleinen metaphorischen und sehr, ja, natürlich irgendwie leichten und ja, etwas platten, ja, Verbindungen, aber funktioniert halt trotzdem. Und das ist wieder ein Pluspunkt, dass man das hier hinbekommen hat, dass man diese Figur richtig angelegt hat, dass die Schauspielerin gut für diese Rolle gepasst hat und auch der Film an sich für sich stehen darf. Das ist alles einer guten Entscheidung hinter und vor der Kamera zuzuschreiben. Und das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Was man auch noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist Chris Pine. Chris Pine ist ein Schauspieler, mit dem ich nicht immer warm werde, weil ich meistens, ja, ich sehe seine Filme selten, weil seine Auswahl oder die Rollen, die er auch kriegt, selten das sind, was ich gern sehe. Also große Ausnahme ist natürlich Hell or High Water, was auch dieses Jahr war. Ein großartiger Film. Und vielleicht ist es für den jetzt auch so die Möglichkeit, so ein bisschen andere Facetten an sich zu zeigen. Denn er ist natürlich rein optisch, ist er natürlich für Hollywood der große, blonde, attraktive Typ. Und klar, dann kriegst du halt auch in der Regel wahrscheinlich nur solche Rollen angeboten. Ist wahrscheinlich so was Ähnliches, worunter die ganzen Chrises leiden. Ob das jetzt Chris Hemsworth ist oder Chris Evans meinetwegen und so. Das sind alles so auch ähnliche Typen. Und dementsprechend kriegst du halt meistens nur Rollen, in denen du sehr auch drauf reduziert wirst. Und der Film spielt damit sehr originell. Also macht auch Witze darüber. Eben ganz am Anfang fragt Diana ihn einmal, ob er denn, weil das ist der erste Mann, den sie in ihrem Leben sieht, ob er denn, ja, ob er denn so ein archetypischer, ein durchschnittliches Beispiel für einen Mann wäre. Und dann gibt es eine kurze Pause und er sagt, ja, ich bin schon überdurchschnittlich. Und so, also eben so ein bisschen hat das Ganze auch eine Metaebene für Chris Pine, finde ich. Und er ist richtig gut in dem Fall, in diesem Film, ist er die Figur, mit der ich auch, sagen wir mal, emotional, wenn man das jetzt mal so sagen kann, am meisten connecten konnte. Aufgrund dessen, dass er eben natürlich immer noch ein Mensch ist und Wonder Woman natürlich durch diese Superheldensache natürlich ab einem gewissen Punkt im Film nicht mehr ganz so, kann man sich da nicht mehr ganz so reinfühlen, weil es ist natürlich überirdisch dann. Und er ist eben, er macht sich super auch als zweite Geige, wenn man das mal so wertend sagen kann, dass er eben, er muss nicht die Hauptfigur des Films sein und steuert trotzdem ganz viel bei, denn die Chemie zwischen ihm und Gal Gadot passt einfach, das merkt man im Film. Also das ist auch natürlich wieder ein Glücksgriff, dass man merkt, dass hier das nicht irgendwie holprig wirkt oder erzwungen, dass sich da zwei Leute mögen oder näher kommen. Das ist eben wieder zum Beispiel ein Negativbeispiel bei Marvel. Also jetzt Thor und Jane Foster, also eben Chris Hemsworth und Natalie Portman, die ja auch irgendwie so ein Gebilde bilden. Da hat das deutlich weniger organisch gewirkt, da war das deutlich aufgesetzter, obwohl das eben Natalie Portman eigentlich meine Lieblingsschauspielerin ist. Aber eben, wenn das manchmal nicht richtig funktioniert, was das Drehbuch angeht, was die Art, wie die Rollen angelegt sind, dann funktioniert das trotzdem nicht, egal wie gut die Schauspieler sind. Und in dem Fall hat es absolut funktioniert. Also Chris Pine bringt auch den Witz in die Story mit rein zu einem großen Teil. Aber auch die Dramatik, denn er ist halt die Verbindung zu dieser realen Welt. Und in dieser realen Welt, in der wir uns zu dem Zeitpunkt befinden, herrscht halt Krieg. Und natürlich kann der Film das nicht in voller Härte darstellen. Ich glaube, Wonder Woman ist ab 12 und dementsprechend. Kann halt vor allem die Grausamkeit des Ersten Weltkrieges, muss man immer sagen, ist nochmal was anderes als im Zweiten Weltkrieg. Denn im Ersten Weltkrieg war das alles nochmal ein bisschen barbarischer, auch vom technologischen Aspekt. Da ja, sind Leute halt einfach irgendwo im Schlamm verreckt auf dem Schlachtfeld und erfroren und solche Geschichten. Nicht, dass das im Zweiten Weltkrieg nicht auch so gewesen wäre, aber der Erste Weltkrieg ist schon eine ganze Stufe barbarischer nochmal, rein von den Bildern, die man dort dann einfängt. Und natürlich kann man das nicht in dieser Schwere und dieser Heftigkeit zeigen. Man versucht es, soweit man es kann, für dieses Rating auch. Und eben Chris Pine ist so unsere Verbindung zu dieser Welt und zu diesem, ja, zu dieser ernsten Story, die dahinter steht, abseits dieser Geschichte, dass hier einfach der Ursprung einer Superheldin erzählt wird. Und das sind eben alles wirklich positive Aspekte bei diesem Film. Also kann man hier schon mal ganz klar sagen, es ist kein Film, der bei mir schlecht abschneidet oder sowas. Aber natürlich ist das kein perfekter Film. Und da muss man auch wieder sagen, die Kritiken sind halt dann auch wieder. Ich verstehe die Kritiken oft nicht. Also, einerseits zerreißen sie den Film, wo ich mir denke, okay, der ist noch ganz in Ordnung. Und andererseits loben sie etwas über alle Maßen, obwohl es weit davon entfernt ist, perfekt zu sein oder so. Also, Wonder Woman ist kein schlechter Film, aber deswegen ist es auch kein Meisterwerk. Also, das ist einfach. So klingt das einfach. Also, wenn man jetzt auch aktuell Trailer auf YouTube oder sonst wo sieht, wo sie Kritiken mit einbauen, dann nehmen sie natürlich immer solche Zitate raus, wo das natürlich alles ein bisschen überhöht klingt. Und das ist in dem Fall definitiv nicht so. Also zuallererst, da gehe ich dann auch ein bisschen klarer darauf ein, der Film ist ein bisschen zu lang. Also er dauert 140 Minuten, das sind mehr als 2 Stunden. Und hier hat er nicht nötig. Also es gibt einfach Stellen, wo ich wirklich, ja, mich im Kino schon nach vorne gelehnt habe und schon nicht mehr in meiner üblichen Sitzposition sitzen wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen bewegen, das hört hier einfach nicht auf. Das klingt natürlich hart, aber es ist leider so. Also mindestens 10, vielleicht auch 20 Minuten hätte man da auch wieder rausnehmen können. Das ist leider dieser Tage ein Problem, was viele Filme haben. Es gibt Filme, die können diese Länge absolut gebrauchen. Es gibt Filme, die sind 3 Stunden lang und jede Minute ist Gold wert. Aber in der Regel muss ich wirklich auch in letzter Zeit sagen, dass viele Filme, gerade diese 2-Stunden-Marke, wenn die überschritten wird, gibt es viele Filme momentan oder viele kommerzielle Filme, die diese Marke nicht mit Recht überspringen und nicht zu Recht länger sind als diese 2 Stunden. Und eben, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wird dann ein bisschen holprig auch an manchen Stellen. Vor allem dadurch, dass der Film dann so lang ist, hat er dann trotzdem ein, zwei Punkte, die er nicht beantwortet, wo ich aber denke, gut, das sollte er aber eigentlich beantworten. Denn das hier ist eine Ursprungsgeschichte einer Figur. Man sollte danach nicht nochmal einen Film brauchen, um die Figur der Diana Prince, der Wonder Woman, zu verstehen. Also, ich nehme einfach natürlich in diesem Zusammenhang an, dass alle Batman vs. Superman gesehen haben. Und hier ein Beispiel dafür ist, der Film erklärt nicht, wieso. Also, er erklärt schon irgendwie so den Ursprung dieser Figur und dadurch kann man sich natürlich dann vieles zusammenreimen, wenn man will. Aber letzten Endes erklärt uns der Film zum Beispiel nicht, warum Gal Gadot im Ersten Weltkrieg genauso aussieht, wie sie es später in der heutigen Zeit tut. Also woran das wirklich liegt, das mag für Comicbuchfans dann eine völlig klare Sache sein. Aber gerade Wonder Woman ist jetzt, also das sind alles Comics, gerade hier auch zum Beispiel in internationalen Regionen. Da hat nicht jeder von uns 40 Wonder Woman Comics gelesen. Ich ebenfalls nicht. Also gebe ich ehrlich zu, ich habe kein einziges Wonder Woman Comic je gelesen. Und ich kann das deswegen ganz gut auch einfach nur als Zuschauer bewerten. Und dann muss man mir halt dann auch ein paar Sachen näher bringen oder erklären, damit ich weiß, warum ist das so. Und eben, zum Beispiel wird nie erklärt, warum die einfach nicht altert, dann ab einem gewissen Grad, komischerweise. Also warum wird sie so und so alt oder so und so erwachsen, rein optisch, und dann hört sie einfach auf oder was? Also eben, das ist ein Beispiel dafür, dass man hier zwar einen überlangen Film hat, aber dann solche grundlegenden Dinge, zumindest soweit ich das beurteilen kann, nicht erklärt hat. Was auch ein Kontra ist, also ich habe das eigentlich auch noch bei den positiven Zahlen stehen, die Action. Und zwar ist die Action großteils in diesem Film sehr übersichtlich gestaltet. Zumindest erkenne ich immer, was passiert, was Sache ist. Und das ist auch wieder was, was in den Suicide Squads und den Man of Steels und den Batman vs. Supermans dieses Universums eben nicht immer so war. Also oft ist es dann zu dunkel gewesen oder verwackelt von der Kamera her und solche Geschichten. Oder es war einfach zu schnell auch. Also das ist gerade ein Problem, was natürlich mit Superman entsteht, wenn eine Figur so übermächtig ist. Dann ist das nur noch so ein Pinball, der durch die Gegend fliegt und mit einem Schlag alles durch die Gegend schlägt, anstatt dass da eine Choreografie kommt. Diese Choreografie fehlt hier auch, weil Wonder Woman genau dasselbe Problem hat wie Superman. Es ist einfach so eine übermächtige Figur. Aber zumindest hat man hier die Action immer doch noch klar definiert, also so in Szene gesetzt, dass wir als Zuschauer der Handlung folgen können und hat damit ganz am Anfang schon etabliert, wie das Ganze wahrscheinlich aus ihrer Perspektive sieht. Man hat dann viel mit Slow Motion gearbeitet. Also hier ist Zack Snyders Handschrift, auch wenn er gar nicht beteiligt ist, außer in der Story. Die hat er nämlich mitgeschrieben. Zack Snyders Handschrift ist schon immer noch sehr klar erkennbar in diesem Universum. Oder aus welchem Grund auch immer man sich das überlegt hat, das hier auch so exzessiv einzubauen. Denn hier ist sehr, sehr viel ja, Slow Motion, dann läuft alles wieder Normalgeschwindigkeit, Slow Motion, dann wieder Normalgeschwindigkeit. Das ist sehr, sehr exzessiv mit drin. Und an manchen Stellen kommt es sehr gut, weil man dadurch sehr gut zeigen kann, wie übermächtig eigentlich die Figur von Wonder Woman ist und wie sie das alles fast schon nur in Zeitlupe wahrnimmt, wenn Leute sie attackieren. Also damit macht man sehr einfach und mit einem sehr simplen Trick sehr deutlich, eben wie weit sie über ihren eigentlichen Gegnern hier zum Teil steht. Aber man benutzt es dann meiner Meinung nach zu viel. Man benutzt es nämlich auch für alle anderen Figuren. Also auch die anderen Amazonen, wer auch immer dann kämpft oder was auch immer. Also die Slow Motion wird für meinen Zweck deutlich zu oft eingesetzt, sodass man halt einfach gewöhnt ist, wann immer eine Konfrontation in diesem Film kommt oder eine Schlacht oder was auch immer, dann kann man immer sicher sein, dass alle 25 Sekunden eine Slow Motion dabei ist. Und das war mir dann irgendwie rein vom Stil her dann zu abgenudelt ab einem gewissen Zeitpunkt. Also das ist eben, deswegen ist die Action so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erkenne ich sehr klar, was passiert. Andererseits hat man dann die verschiedenen Actionsequenzen nicht originell genug für mich angelegt. Also da fühlen sich die dann alle irgendwie ein bisschen gleich an. Abgesehen natürlich von der letztlichen, vom Finale, aber da gehe ich dann später darauf ein, in der Spoiler-Sektion, wie das Finale sich in diesem Film äußert, denn das ist ein bisschen anders gestaltet. Was auf jeden Fall noch ein negativer Punkt für mich ist, muss ich sagen, sind die Sidekicks in diesem Film. Und damit meine ich nämlich nicht Chris Pine, denn Chris Pine ist sowas wie die zweite Hauptfigur des Films. Er ist ganz klar eine zweite Geige, denn es geht nicht um ihn in diesem Film, sondern es geht eher um das große Ganze und um Wonder Woman selbst. Und deswegen ist er ein absolutes Highlight in diesem Film. Aber dieser Film hat ja zwei Sidekicks mindestens, man könnte auch für drei argumentieren, die absolut unnötig in dieser Geschichte sind. Also ich mache jetzt hier auch mal einen Spoiler-Cut, damit wir darüber klar reden können, aber eben zusammenfassend. Die Action ist manchmal nicht so ganz optimal. Es wird auch manchmal ein bisschen viel sich auf Effekte verlassen, vor allem zum Ende hin. Und ja, der Film ist auch ein bisschen zu lang und eben diese Sidekicks. Es gibt zwei, drei Figuren, die man komplett aus diesem Film hätte streichen können. Ich glaube nicht, dass er dadurch weniger lustig gewesen wäre an manchen Stellen, weniger unterhaltsam, weniger spannend oder was auch immer. Also da hätte man ein paar Figuren einfach komplett streichen können und das ist natürlich immer nicht so ein mega gutes Zeichen. Aber an dieser Stelle mal kurz eine Spoilerwarnung, damit ich damit darüber jetzt ganz direkt und offen reden kann. Aber unterm Strich, wer Wonder Woman sehen will, ihr bereut es nicht, wenn ihr die anderen DC-Filme schon mochtet, dann ist das natürlich hier sowas wie der Pate 2 oder so. Dann ist das ganz großartig hier. Für alle Leute, die da eher kritisch gegenüberstanden den anderen Filmen, ähnlich wie ich, ist das hier trotzdem kein schlechter Film und es ist der erste gute Film mit einer weiblichen Hauptfigur als Superheldin. Denn es gab ein paar schlechte Versuche. Hier hat man es tatsächlich mal ganz gut hingekriegt, was die Hauptfigur und ihren Charakter angeht. Auch wenn der Film andere Schwächen dann natürlich hat. Spoiler Warning. Ja, gut. Was Spoiler angeht, wollte ich jetzt hier nochmal auf die Sidekicks eingehen, was ich gerade so grob umschrieben habe. Und zwar die beiden Figuren, die der Sekretärin von Chris Pine, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, und auch, ich weiß auch nicht, wie die andere Figur ist, dieser Scharfschütze, den er da mitrekrutiert und der mitgeht. Also, das ist der, ich weiß auch gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der war auch in Trainspotting, habe ich ihn zuletzt gesehen und auch Trainspotting 2. Und da hat er mich auch schon immer ein bisschen genervt. Ich glaube einfach, dieser Schauspieler kriegt auch nur Rollen in diese Richtung angelehnt. Immer so ein bisschen den Irren und den Tollpatsch und den Depp. Und das hat man hier auch wieder getan und hat gedacht, das wäre eine gute Idee. Seine Figur trägt überhaupt nichts zur Handlung bei. Alles, was er tut, ist, dass er ab und zu mal durch sein Scharfschützengewehr guckt, um den anderen zu sagen, was er sieht. Also die ganze Figur hätte ich rausgestrichen und hätte einfach im Drehbuch mit einem Satz erwähnt, Chris Pine nimmt ein Fernglas in die Hand. Punkt. Das ist alles, was dieser Figur zur Handlung beiträgt oder zu irgendeiner Szene. Dafür kann der Schauspieler erstmal gar nichts, aber ich verstehe nicht, warum man die Figur nicht gestrichen hat. Man versucht sie dann durch ein paar komödiantische Einlagen scheinbar zu rechtfertigen. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also man hätte das auch als eine Zwei-Mann-Aktion zwischen Wonder Woman und Chris Pine. Ich weiß mal nicht, wie seine Figur heißt. Da habe ich komplett vergessen, wie er heißt. Auf jeden Fall hätte man das auch als eine Zwei-Mann-Aktion oder Mission am Ende gestalten können mit den beiden. Verstehe ich nicht, warum diese Figur drin ist. Seine Sekretärin ist ein ähnlicher Fall. Die ist für ein, zwei Lacher am Anfang gut. Aber letztlich rechtfertigen diese zwei Momente nicht eine ganze Figur, die in einem Film vorkommt und einen Namen kriegt und da rumläuft. Nee, braucht es eigentlich auch nicht. Ist auch wieder sowas, was einfach unnötig ist. Ich weiß nicht, ob man mit diesen Figuren dann mehr vorhat ein andermal, aber ich glaube eher eben nicht, weil das ja alles in der Vergangenheit spielt und ich denke nicht, dass sich dieses Universum weiter in der Vergangenheit orientieren wird, weil sie natürlich alles mehr und mehr in die Neuzeit bringen wollen, damit sich das alles auch mehr verbindet. Aber eben umso weniger habe ich verstanden, warum es diese Figuren gibt. Also die waren einfach nur anstrengend und erzwungen komisch. Also die beiden, diese Sekretärin und diesen Scharfschützen, oh, die hätte man auf jeden Fall streichen können. Die waren sehr nervig. Ja, und was ich noch gesagt hatte, eben dieses Finale ist sehr effektelastig und das ist für mich auch ein klarer Minuspunkt, denn das war dann der Moment. Der Film ist ansonsten sehr konsequent in seiner Handlung, in seiner Story, auch in seinem Stil zu einem gewissen Grad und sehr auf sich fokussiert und am Ende denkt man sich, ja gut, wir haben hier so eine übermächtige Figur, können wir der nicht auch so ein Finale geben, wie wir es Superman immer geben? Also mit riesigen Effekten, wo alles dann nur noch komplett Greenscreen im Grunde ist. Und das macht man hier wieder, genau wie bei Batman vs. Superman, genau wie bei Man of Steel. Und es ist einfach too much. Ich verstehe natürlich, dass das ein Problem ist. Wenn man eine Figur hat, die extrem übermächtig ist und man will dieser Figur einen Antagonisten geben, einen Gegner, gegen den sie antreten kann, dann denkt man in erster Linie immer sofort an das Physische und denkt sofort, hey, wäre doch echt krass, wenn sie sich jetzt mit dem durch die Gegend kloppt und durch 15 Hochhäuser fliegt, wie bei Man of Steel. Oder in dem Fall hier einfach links und rechts krasse Sachen explodieren und man sich Laserstrahlen um die Ohren wirft. Ja, der kindliche Teil in mir findet das auch gut. Aber der Teil, der halt tatsächlich irgendwie was Neues oder eine gute, gerechtfertigte Handlung erwartet, der hatte eigentlich den Höhepunkt des Films in No Man's Land. Also war für mich zumindest so. Und wenn das Finale des Films gewesen wäre, eben gar keine große Schlacht gegen einen tatsächlichen Menschen oder ein tatsächliches physisches Wesen, dieser Film betont ja immer wieder, der Gott des Krieges ist für alles verantwortlich. Und hätte man sich getraut, den Gott des Krieges hier mehr als eine, also mit Metapher zu lassen, denn Chris Pine sagt ja zu ihr auch an einem gewissen Punkt, die Menschen sind einfach so, die Menschen sind, die wollen Krieg führen und die wollen Differenzen haben und die wollen sich nicht einig sein. Das wäre ein sehr erwachsenes Statement für einen Comicbuchfilm gewesen. Man hätte hier eine sehr krasse Botschaft drin behalten können, hätte man sich getraut, das früher anzulegen und zu sagen, das Finale ist eigentlich das auf diesem Schlachtfeld, auf dem sie halt einfach losläuft, da also definitiv als Heldin auftritt, als Vorreiterin in jeder Hinsicht und damit den Menschen irgendwie ein Vorbild ist. Das will man ja eher Superman zuschreiben, dieses Image, aber bei ihr war es viel organischer in diesem Moment und hat viel besser gepasst. Und das war dann von Pathos aufgeladen und von Emotionen und die Musik war episch. Und das war der Höhepunkt des Films. Also das war der Punkt, wo ich sagte, mein Gott, hier hat man es echt hingekriegt. Egal wie realistisch es gestaltet ist oder was auch immer, aber es funktioniert. Es funktioniert absolut für diese Figur. Man gibt ihr ihren übernatürlichen Aspekt trotzdem. Und man hat sich aber gedacht, nee, wir wollen das am Ende dann doch so haben, dass wir hier irgendwie drei Bösewichte haben. Das ist ja auch das Absurde. Dieser Film hat einfach, das ist so ein klassischer Fehler bei Superheldenfilmen à la Spider-Man 3, dass man zu viele Gegner hat. Also es gibt diesen komischen Ludendorff oder wie er heißt, dieser General, gegen den sie eigentlich kämpfen und den sie verhindern wollen. Und dann sagt man aber gleich im selben Satz, ja gut, aber es gibt ja auch noch Dr. Poison, keine Ahnung, wie sie das im Deutschen übersetzen, ich habe ihn auf Englisch geguckt, und die entwickelt Gifte. Okay, konnte ich noch so stehen lassen, dass so ein Double-Feature ist, was die Bösewichte angeht. Auch natürlich das Interessante, dass eine Frau auch ein Bösewicht ist, während auch eine Frau eine Heldin ist. Also auch den Aspekt habe ich absolut nachvollziehen können. Aber letzten Endes sagt man, ja, nee, weißt du was? Ares, dieser Gott, der Gott des Krieges, das ist doch eine physische Person immer noch. Wir lassen das hier nicht in Metaphern, sondern es ist tatsächlich am Schluss David Thewlis, aus welchem Grund auch immer, der bei den Briten rumhängt und mit denen sich berät und dann plötzlich letzten Endes doch der böse Gott des Krieges ist, der alles völlig kaputt haut. Es ist auch so wenig motiviert, also das wäre so viel effektiver gewesen, wenn er nur dieses Phantom fast gewesen wäre. Also wenn er tatsächlich, dieser Schauspieler hätte diese Rolle ja ruhig spielen können, aber dass er eben fast eher, ja, was Übernatürliches wirklich hat. Also tatsächlich etwas ist, das die Menschen seit vielen Jahrhunderten beeinflusst und alles ein bisschen ins Chaos sinken lässt. Und dann hätte sie ihn seiner Macht vielleicht beraubt, indem sie genau das Gegenteil von ihm ist, nämlich ein Antrieb für Hoffnung, für das Bessere im Menschen. Also da hätte man die beiden gegeneinander antreten lassen können. Aber natürlich ist dahinter dann wieder ein Studio, das sagt, nee, Wonder Woman hat zwar jetzt schon zwei große oder drei große Action-Szenen in dem Film gehabt, aber am Ende muss sie auf jeden Fall nochmal kloppen, weil sie ist ja Wonder Woman. Und das würde ich mir echt wünschen, dass sie sich das mal trauen, dass es das so nummeriert und so standardmäßig bei Marvel wirklich alles abläuft, muss man sagen. Die brechen da nicht immer mit dem Genre oder so. Aber zumindest die trauen sich mittlerweile auch zu sagen, okay, wir müssen im Finale auch mal alles ein bisschen auf den Kopf stellen. Eben, und sei es nur schon wie bei Doctor Strange, dass man sagt, hey, unsere Hauptfigur verhandelt jetzt einfach 40 Mal und eben stirbt 40 Mal und kommt wieder. Das war zumindest ein netter, origineller Ansatz. Und das hätte man, Wonder Woman lag es einfach da. Man hätte es nur nehmen müssen und man wollte nicht. Man wollte am Schluss trotzdem eine Riesenschlacht und die natürlich absolut überhöht und ohne jeden Bezug noch für mich als Zuschauer. Und mir ist eben klar, jeder kann jetzt sagen, ja, aber es ist eine übermenschliche Figur, es ist Wonder Woman, das ist eine Göttin, mein Gott, das ist doch logisch, dass das total krass aussieht. Ja, aber für mich wirkt es auch an einigen Stellen immer so, als wenn sich die Leute hinter der Kamera gesagt hätten, puh, also uns jetzt eine komplexe Choreografie auszudenken, wie Götter gegeneinander kämpfen, das ist uns jetzt irgendwie auch ein bisschen zu doof. Wir lassen ihnen einfach Blitze schleudern, wir lassen die immer wieder wie Pinbälle gegeneinander schlagen. Und immer wenn und dann wird immer ein Schlag ausgetauscht und das heißt, immer einer von beiden fliegt dann in irgendein Gebäude rein oder gegen irgendein Auto und das ist unser finaler Kampf. Und das ist auch dasselbe Problem, was ja schon bei Man of Steel war mit General Zod. Das war genau das gleiche Problem, dass sie einfach keinen Ansatz haben, wie sie diese Art von Action gut verpacken. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die diese Figuren mit sich bringen. Das will ich nicht, das ist nicht ihre Schuld, dass das so ist. Aber dann muss ich mir umso mehr Gedanken darüber machen. Wenn ich sage, ich will mein großes Actionfinale mit Klopperei, ja, dann bitte aber auch gut. Dann nicht einfach nur so von der Stange und das kriegen sie immer noch nicht hin. Und das hoffe ich, dass das noch besser wird, weil am Ende war das halt einfach dann eine 5-Minuten-Szene locker, die halt einfach komplett im Greenscreen war, wo, keine Ahnung, noch ein, also dann haben sie halt auch einen Schauspieler wie David Thewlis, der halt einfach, das ist kein physischer Darsteller, also das ist natürlich ein Charakterdarsteller, der eben übrigens brillant in der neuen Fargo-Staffel ist. Und eben, und dann sagen sie sich, ja gut, jetzt haben wir den Schauspieler gecastet, aber eigentlich brauchen wir den ja dafür gar nicht und der kann das ja auch alles gar nicht machen, seine eigenen Stunts und so. Ja gut, dann geben wir ihm jetzt einfach eine Skyrim-Rüstung im Grunde, ziehen ihm die an und lassen ihn halt einfach durch die Gegend fliegen und Blitze schleudern. Da ist halt für mich auch der Bezug zu dieser Figur weg. Also es ist halt dann am Schluss einfach nur noch zwei animierte kleine Häufchen, die gegeneinander klatschen. Und das ist sehr schade, dass man das am Ende dann nicht hingekriegt hat, sich da auch von den anderen Filmen weiterhin zu entfernen aus diesem Universum. Ansonsten, klar, das klingt alles sehr hart, dieser Punkt vor allem. Und der ist auch hart. Also für mich ist Wonder Woman kein perfekter Film. Ist auch kein Film, den ich ein zweites Mal gesehen haben muss. Aber er ist auf jeden Fall besser als alles andere, was sie bis jetzt abgeliefert haben in diesem Universum. Und eben hätte man hier vielleicht nochmal eine Viertelstunde gekürzt, eben vielleicht einfach diese letzte Schlacht rausgenommen und dann den Film ein bisschen umgesetzt von den Ereignissen, wann was passiert, wäre das ein deutlich stärkerer Film für mich gewesen. Aber man hat auf jeden Fall hier unterm Strich eine super Hauptdarstellerin, die wirklich perfekt in diese Rolle passt. Auch eine Figur, auf die ich wirklich Bock habe tatsächlich. Das ist das Verrückte. Also eben, Batman ist meine Lieblingsfigur eigentlich und Ben Affleck war nicht schlecht besetzt im Batman vs. Superman. Aber wenn ich mir Justice League angucke, dann ist Wonder Woman der Grund. Also dann ist die Figur, finde ich, interessant genug, um weiter zu schauen, was mit dieser Figur passiert und wie weit sie die Haupthandlung für andere dann beeinflusst. Und das ist echt krass, dass das passiert ist, wenn man das wahrscheinlich am Anfang oder vor einigen Jahren noch nicht gedacht hätte. Auch wenn Wonder Woman in den Comics eine Riesengröße ist, gab es halt im Realen kein wenig Bezug darauf. Es gab eine Serie, die etwas campy war früher, aber es gab keine ernstzunehmende Realverfilmung von dieser Figur. Und deswegen wusste man gar nicht, ob sie überhaupt funktioniert, ob sie überhaupt in die heutige Zeit übertragbar ist oder ob sie eine Person bleibt, die man ganz klar in der Fiktion lassen muss und sie nicht zu sehr ins reale Leben ruft. Und das funktioniert absolut. Also da Hut ab dafür, dass man das hinbekommen hat. Also das ist der größte Pluspunkt dieses Films. Und eben auch einige der Hauptdarsteller, der Nebendarsteller waren super besetzt. Chris Pine ist hier wirklich mal optimal genutzt. Es gibt auch ein paar richtig tolle dramaturgische Höhepunkte, eben wie No Man's Land. Nur am Ende entgleist es halt und ist auch das Ganze ein bisschen zu lang. Und das ist schade, aber es ist auf jeden Fall kein, oh Gott, geht bitte auf gar keinen Fall rein, der Film ist so scheiße Film. Also man kann sich den anschauen. Und in diesem Sinne, das war es jetzt von einer etwas längeren Ausgabe des Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.